Kapitel 10, Teil 2 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F. M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röhl. Es wurde Geräusch hörbar. Herr Goljatkin krümmte sich zusammen und sprang hinter den Ofen. Jemand kam die Treppe herunter und ging auf die Straße hinaus. Wer kann denn da jetzt weggehen, dachte unser Held im Stillen. Einen Augenblick darauf wurden wieder Schritte vernehmbar. Jetzt konnte Herr Goljatkin sich nicht beherrschen und steckte die Nasenspitze ein ganz klein wenig aus seinem Versteck heraus. Aber sofort zuckte er auch wieder zurück, als ob ihn jemand mit einer Nadel hineingestochen hätte. Diesmal war es ein Bekannter, der vorbeiging, nämlich der Halunke, der Intrigant, der verworfene Mensch. Er ging wie gewöhnlich mit seinen nichtswürdigen kleinen Schrittchen, trippelnd und mit den Beinen ausschlagend, als ob er jemanden damit einen Schlag versetzen wollte. »Schurke«, sagte unser Held vor sich hin. Übrigens konnte Herr Goljatkin nicht umhin zu bemerken, dass der Schurke unter dem Arm ein großes grünes Portefeuille trug, das deiner Exzellenz gehörte. »Er hat wieder einen besonderen Auftrag«, dachte Herr Goljatkin. Er errötete und krümmte sich vor Ärger noch mehr zusammen als vorher. Kaum war Herr Goljatkin, der Jüngere, an Herrn Goljatkin, dem Älteren, ohne diesen überhaupt zu bemerken, vorbeigehuscht, als sich zum dritten Male Schritte hören ließen. Und diesmal erriet Herr Goljatkin, dass es die Schritte eines Schreibers waren. Wirklich blickte der pomadisierte Kopf eines Schreibers zu ihm hinter den Ofen. Es war indes nicht Ostafjew, sondern ein anderer Schreiber namens Pissarenko. Das setzte Herrn Goljatkin in Erstaunen. Warum hat er denn andere in das Geheimnis eingeweiht, dachte unser Held. Diese Heiden, nichts ist ihnen heilig. Nun, was gibt es, mein Freund, sagte er, sich zu Pissarenko wendend. Von wem kommst du, mein Freund? Ich komme in ihre Angelegenheit. Bis jetzt ist noch nichts zu erfahren gewesen, aber sobald wir etwas erfahren, werden wir es ihnen mitteilen. Und Ostafjew? Der kann jetzt absolut nicht abkommen, euer Wohlgeboren. Seine Exzellenz ist schon zweimal durch unser Büro hindurchgegangen und auch ich habe jetzt keine Zeit. Ich danke dir, mein Lieber, ich danke dir. Sage mir nur noch, wahrhaftig, ich habe keine Zeit. Alle Augenblicke werden mir gerufen. Bitte bleiben Sie hier noch ein Weilchen stehen. Wenn sich dann in Betreff Ihrer Angelegenheit etwas begibt, wollen wir Sie benachrichtigen. Nein, mein Freund, sage mir. Verzeihen Sie, ich habe keine Zeit, sagte Pissarenko, indem er sich von Herrn Goljatkin, der ihn am Rockschoß gefasst hatte, loszureißen suchte. Ich habe wirklich keine Zeit. Bleiben Sie hier noch ein Weilchen stehen, dann wollen wir Sie benachrichtigen. Gleich lasse ich dich weg, mein Freund. Gleich, lieber Freund, aber jetzt, hier ist ein Brief, mein Freund. Ich werde mich dir dankbar zeigen, mein Lieber. Zu Diensten. Gib ihn an Herrn Goljatkin ab, mein Lieber. Sei damit recht sorgsam. An Herrn Goljatkin? Ja, mein Freund, an Herrn Goljatkin. Schön, so wie ich fertig bin, will ich ihn bestellen. Bleiben Sie hier nur so lange stehen. Hier sieht Sie niemand. Nein, ich... Denke nur nichts Übles, mein Freund. Ich stehe hier nicht, um von niemandem gesehen zu werden. Aber ich werde jetzt nicht länger hier bleiben, mein Freund. Ich werde hier in die Seitengasse gehen. Da ist ein Kaffeehaus. Da werde ich warten. Und wenn sich etwas zuträgt, so benachrichtige mich von allem. Verstehst du? Schön. Lassen Sie mich jetzt nur weg. Ich verstehe. Ich werde dir dankbar sein, mein Lieber, rief Herr Goljatkin dem Schreiber Pissarenko nach, dem es nun endlich gelungen war, sich frei zu machen. Der Halunke wurde, wie es scheint, zuletzt gröber, dachte unser Held, während er verstohlen hinter dem Ofen hervorkam. Da hat die Sache noch einen Haken. Das ist klar, zuerst war er anders. Übrigens mochte er es wirklich eilig haben. Vielleicht ist bei ihnen viel zu tun und seine Exzellenz ist zweimal durch das Büro gegangen. Was mag dazu für Anlass gewesen sein? Ach was, das tut nichts. Das hat vielleicht nichts zu bedeuten. Nun, jetzt wollen wir sehen. Hier war Herr Goljatkin schon im Begriff, die Haustür zu öffnen und auf die Straße hinauszugehen. als plötzlich gerade in diesem Augenblicke die Equipage seiner Exzellenz mit donnerähnlichem Lärm vorfuhr. Herr Goljatkin war noch nicht zur Besinnung gekommen, als der Wagenschlag von innen geöffnet wurde und der darin sitzende Herr auf die Stufen vor der Haustür hinaussprang. Der Ankömmling war kein anderer als eben jener Herr Goljatkin, der Jüngere, der 10 Minuten vorher weggegangen war. Herr Goljatkin, der Ältere, erinnerte sich, dass die Wohnung des Direktors nur einige Schritte entfernt lag. Er hat einen besonderen Auftrag, dachte unser Held bei sich. Unterdessen hatte Herr Goljatkin, der Jüngere, aus dem Wagen das dicke grüne Portefeuille und noch einige andere Papiere herausgenommen, dem Kutscher eine Weisung gegeben und öffnete nun die Haustür. Dabei versetzte er Herrn Goljatkin, dem Älteren, mit ihr beinahe einen Stoß, bemerkte ihn aber vorsätzlich nicht, so dass seine Absicht, ihn zu ärgern, deutlich war. Dann lief er schnell die Treppe zur Kanzlei hinauf. Schlimm, dachte Herr Goljatkin, meine Sache geht jetzt schief. Nun sehe mal einer den an. Ha, du mein Gott! Etwa eine halbe Minute lang stand unser Held noch da, ohne sich zu rühren. Endlich hatte er seinen Entschluss gefasst. Ohne sich lange zu bedenken, aber mit starkem Herzklopfen und an allen Gliedern zitternd, lief er seinem Freunde die Treppe hinauf nach. »Ach, was in Gottes Namen, was geht es mich an? Ich kann nichts dafür«, dachte er, während er den Hut, den Mantel und die Überschuhe im Vorzimmer ablegte. Als Herr Goljatkin in sein Büro trat, war schon völlige Dämmerung eingetreten. Weder Andrei Filipowitsch noch Anton Antonowitsch waren im Zimmer. Sie befanden sich beide zum Zwecke der Berichterstattung im Arbeitszimmer des Direktors. Der Direktor aber hatte sich, wie man hörte, seinerseits eilig zu seiner hohen Exzellenz begeben. Infolge dieser Umstände und auch weil es bereits Dämmerung war und die Bürozeit zu Ende ging, trieben manche Beamte, namentlich die Jüngeren, in dem Augenblicke, als unser Held eintrat, allerlei Allotria. Sie gingen umher, führten Gespräche, plauderten, lachten und einige der Jüngsten, das heißt der im Range am niedrigsten Stehenden, spielten sogar in einer Ecke am Fenster, still und heimlich, Schrift und Adler. Da Herr Goljatkin die Gebote des Anstandes kannte und gerade jetzt besonders wünschte, sie sich gegenüber beobachtet zu sehen, so trat er schnell zu einigen heran, mit denen er noch am ehesten harmonierte, um ihnen guten Tag zu sagen und so weiter. Aber die Kollegen erwiderten Herrn Goljatkins Gruß in ganz seltsamer Weise. Er war unangenehm überrascht durch die kalte, trockene, ja man kann sagen schroffe Art, in der sie ihn alle empfingen. Keiner reichte ihm die Hand. Manche sagten einfach guten Tag und gingen von ihm weg. Andere nickten nur mit dem Kopfe. Dieser und jener wandte sich einfach ab und tat, als ob er nichts bemerkt hätte. Einige endlich, und das war für Herrn Goljatkin am allerverletzendsten, einige junge Leute von der untersten Rangstufe, Burschen, die, wie Herr Goljatkin sich ganz richtig im Stillen über sie ausdrückte, weiter nichts verstanden, als gelegentlich Schrift und Adler zu spielen und sich irgendwo umherzutreiben, diese umringten Herrn Goljatkin allmählich und umdrängten ihn so, dass sie ihm beinahe den Ausweg versperrten. Alle blickten sie ihn mit einer Art von beleidigender Neugier an. Das war ein übles Zeichen. Herr Goljatkin fühlte das und entschied sich seinerseits verständigerweise dafür, nichts zu bemerken. Plötzlich trat ein ganz unerwartetes Ereignis ein, das Herrn Goljatkin, wie man zu sagen pflegt, den Rest gab und den gar ausmachte. In dem Haufen der jungen Kollegen, die ihn umgaben, erschien plötzlich, und zwar gerade in dem für Herrn Goljatkin peinlichsten Augenblicke, Herr Goljatkin der Jüngere, heiter wie immer, mit einem Lächeln auf dem Gesicht wie immer, beweglich, zungengewandt und leichtfüßig wie immer. Kurz als derselbe Schalk, Spring ins Feld, Schäker und Spaßmacher wie immer. Wie früher, wie zum Beispiel gestern, wo er in einem für Herrn Goljatkin den Älteren zu unangenehmen Augenblick aufgetaucht war. Schmunzelnd, sich hin und her drehend, trippelnd, mit einem Lächeln, das allen Anwesenden guten Abend zu sagen schien, drängte er sich in den Haufen der Beamten hinein, drückte diesem die Hand, klopfte jenem auf die Schulter, umarmte flüchtig einen Dritten, erklärte einem Vierten, in welcher Angelegenheit seine Exzellenz seine Dienste in Anspruch genommen habe, wohin er gefahren sei, was er getan und was er mitgebracht habe. Einen Fünften, wahrscheinlich seinen besten Freund, küsste er auf den Mund. Mit einem Worte, alles ging genauso vor sich wie in Herrn Goljatkins des älteren Traume. Nachdem er genugsam herumgehüpft, einen jeden auf seine Weise begrüßt, um die Gunst aller mit oder ohne Anlass gebuhlt und sich bei allen gehörig lieb Kind gemacht hatte, streckte Herr Goljatkin der Jüngere auch seinem älteren Freunde, Herrn Goljatkin dem Älteren, den er bis dahin noch nicht bemerkt hatte, plötzlich und wahrscheinlich aus Versehen die Hand hin. Wahrscheinlich ebenfalls aus Versehen, obwohl er den unedlen Herrn Goljatkin, den Jüngeren, schon längst sehr wohl bemerkt hatte, ergriff unser Held sofort eifrig die ihm so unerwartet hingestreckte Hand und drückte sie kräftig und in der freundschaftlichsten Art, ja, mit einer seltsamen, ganz unerwarteten innerlichen Bewegung, mit einer weinerlichen Empfindung. Ob unser Held sich durch die von seinem unwürdigen Feinde ergriffene Initiative täuschen ließ, oder einfach der Geistesgegenwart ermangelte, oder in tiefster Seele seine Hilflosigkeit in ihrem ganzen Umfange erkannte und empfand, das ist schwer zu sagen. Tatsache ist, dass Herr Goljatkin der Ältere bei vollem Verstande aus freiem Willen und vor Zeugen feierlich die Hand desjenigen drückte, den er seinen Todfeind nannte. Aber wie groß war die Verwunderung, das Erstaunen, die Wut, der Schrecken und die Beschämung Herrn Goljatkins des Älteren, als sein Todfeind, der unedle Herr Goljatkin der Jüngere, so wie er das Versehen des unschuldigen, von ihm verfolgten und treulos betrogenen Menschen bemerkte, schamlos und gefühllos, erbarmungslos und gewissenlos auf einmal mit unerhörter Frechheit und Roheit seine Hand aus der Hand Herrn Goljatkins des Älteren herausriss. Ja, seine Hand schlenkerte, als ob er sie mit etwas Unsauberem beschmutzt hätte, ja seitwärts ausspie und dies alles mit einer höchst beleidigenden Gebärde begleitete. Ja, sein Taschentuch herauszog und sich damit auf der Stelle in der unanständigsten Weise alle Finger abrieb, die sich einen Augenblick in der Hand des älteren Herrn Goljatkin befunden hatten. Während er dies tat, blickte Herr Goljatkin der Jüngere nach seiner nichtswürdigen Gewohnheit absichtlich rings um sich, damit alle auf sein Benehmen aufmerksam würden, sah allen in die Augen und bemühte sich offenbar, allen eine recht üble Meinung von Herrn Goljatkin beizubringen. Es schien, dass das Verhalten des widerwärtigen Herrn Goljatkin des Jüngeren bei den herumstehenden Beamten allgemeine Entrüstung hervorrief. Sogar die leichtfertigen jungen Leute bekundeten ihr Missvergnügen. Murren und tadelnde Worte wurden ringsum laut. Diese allgemeine Bewegung konnte den Ohren des älteren Herrn Goljatkin nicht entgehen. Aber ein rechtzeitiges Scherzwort, das von den Lippen des jüngeren Herrn Goljatkin sprang, zerstörte und vernichtete die letzten Hoffnungen unseres Helden und bewirkte, dass die Waage sich wieder zugunsten seines schändlichen Todfeindes neigte. »Das ist unser russischer Foblas, meine Herren. Gestatten Sie, dass ich Ihnen den jungen Foblas vorstelle«, quiekte Herr Goljatkin der Jüngere, während er mit der ihm eigenen Frechheit zwischen den Beamten geschäftig umhertrippelte und auf den ganz stark gewordenen echten Herrn Goljatkin hinwies. Anmerkung des Übersetzers zu Foblas. Der Held von Louet Couvrés 1760 bis 1797 schlüpfrigen Romane Les Aventures du Chevalier Foblas. Ende der Anmerkung. »Küssen wir uns, mein Herzchen«, fuhr er mit unerträglicher Familiarität fort, indem er sich dem so verräterisch von ihm Beleidigten näherte. Das Späßchen des schändlichen Herrn Goljatkin des Jüngeren schien da, wo es wirken sollte, Anklang zu finden, umso mehr, da darin eine tückische Anspielung auf einen Umstand lag, der anscheinend allen bereits bekannt war. Unser Held fühlte, dass die Hand seiner Feinde schwer auf seinen Schultern lastete. Übrigens hatte er seinen Entschluss bereits gefasst. Mit flammendem Blicke, mit bleichem Gesichte und mit einem starren Lächeln arbeitete er sich mühsam aus dem Haufen heraus und schlug mit schnellen, ungleichmäßigen Schritten geradewegs die Richtung nach dem Arbeitszimmer seiner Exzellenz ein. In dem vorletzten Zimmer traf er mit Andrei Filipowitsch zusammen, der soeben von seiner Exzellenz kam. Und obgleich sich in diesem Zimmer eine Menge verschiedenartiger Personen befanden, die zu Herrn Goljatkin im gegenwärtigen Augenblicke gar keine Beziehungen hatten, so beachtete unser Held doch diesen Umstand nicht im geringsten. Ohne Umschweife, entschlossen und kühn, beinahe über sich selbst verwundert und sich innerlich wegen seiner Kühnheit lobend, fiel er ohne Zeitverlust über Andrei Filippowitsch her, der über diesen plötzlichen Anfall nicht wenig erstaunt war. Was wünschen Sie, was ist Ihnen gefällig?« fragte der Abteilungschef, ohne auf Herrn Goljatkins stockend vorgebrachte Anrede zu hören. »Andrei Filippowitsch, könnte ich wohl jetzt gleich mit seiner Exzellenz ein Gespräch unter vier Augen haben, Andrei Filippowitsch?« sagte unser Held nunmehr klar und deutlich und richtete einen sehr entschlossenen Blick auf Andrei Filippowitsch. »Was? Das geht natürlich nicht!« Andrei Filippowitsch maß mit seinem Blicke Herrn Goljatkin von Kopf bis zu den Füßen. »Ich sage nämlich das alles deswegen, Andrei Filippowitsch, weil ich mich darüber wundere, dass hier niemand diesen Usurpator eines fremden Namens, diesen Schurken, entlarvt.« »Was?« »Diesen Schurken, Andrei Filippowitsch.« »Wen belieben Sie denn mit diesem Titel zu bezeichnen?« »Ich meine eine gewisse Person, Andrei Filippowitsch. Ich ziele damit auf eine gewisse Person, Andrei Filippowitsch. Ich bin im Rechte. Ich meine, Andrei Filippowitsch, die vorgesetzte Behörde sollte derartige Bestrebungen ermuntern,« fügte Herr Goljatkin, der offenbar von sich selbst nichts mehr wusste, hinzu. »Andrei Filippowitsch, aber Sie sehen wahrscheinlich selbst, Andrei Filippowitsch, dass dies eine wohlanständige Bestrebung ist und dass sich darin meine in verschiedener Hinsicht löbliche Absicht bekundet, den Chef als meinen Vater zu betrachten, Andrei Filippowitsch. Ich betrachte die edel denkende, vorgesetzte Behörde als meinen Vater und vertraue ihr blind mein Schicksal an. So und so sehen Sie, wie...« Hier begann Herr Goljatkins Stimme zu zittern. Sein Gesicht rötete sich und zwei Tränen traten auf seine Wimpern. Als Andrei Filippowitsch Herrn Goljatkin so reden hörte, erstaunte er dermaßen, dass er unwillkürlich ein paar Schritte zurücktrat. Dann blickte er unruhig um sich. Es ist schwer zu sagen, wie die Sache geendet hätte. Aber plötzlich öffnete sich die Tür, die zum Arbeitszimmer des Chefs führte, und dieser selbst kam in Begleitung mehrerer Beamten heraus. Alle, die im Zimmer waren, schlossen sich an und gingen hinter ihm her. Seine Exzellenz rief Andrei Filippowitsch heran, ließ ihn neben sich gehen und unterredete sich mit ihm über irgendwelche Gegenstände. Als sich alle in Bewegung gesetzt und das Zimmer verlassen hatten, kam auch Herr Goljatkin wieder zur Besinnung. Demütig suchte er Schutz unter den Fittichen seines Tischvorstehers Anton Antonowitsch Sjetotschkin, der hinter allen herschlich und, wie es Herrn Goljatkin schien, eine sehr ernste, sorgenvolle Miene machte. »Auch hier habe ich töricht geredet, auch hier habe ich meiner Sache geschadet«, dachte er bei sich. »Nun aber, es macht nichts.« Dann sagte er zu dem Tischvorsteher leise, mit einer Stimme, die vor Aufregung noch ein wenig zitterte. »Ich hoffe, dass wenigstens Sie, Anton Antonowitsch, sich werden bereit finden lassen, mir Gehör zu schenken und von meiner Lage Kenntnis zu nehmen. Von allen zurückgewiesen wende ich mich an Sie. Ich bin bis jetzt noch im Unklaren darüber, was Andrei Filippowitschs Worte bedeuteten. Anton Antonowitsch, erklären Sie sie mir, wenn es möglich ist.« »Es wird alles zur rechten Zeit klar werden«, erwiderte Anton Antonowitsch nach einer Pause in ernstem Tone und, wie es Herrn Goljatkin schien, mit einer Miene, die deutlich zu verstehen gab, dass Anton Antonowitsch überhaupt nicht wünschte, das Gespräch fortzusetzen. »Sie werden in kurzer Zeit alles erfahren. Noch heute werden Sie formell von allem unterrichtet werden.« »Was meinen Sie denn mit formell, Anton Antonowitsch? Warum denn gerade formell?« fragte unser Held schüchtern. »Es steht uns beiden nicht zu, über das zu urteilen, Jakob Petrowitsch, was die Behörde für gut findet.« »Warum denn die Behörde, Anton Antonowitsch?« fragte Herr Goljatkin, der noch zaghafter geworden war. »Warum denn die Behörde? Ich sehe keine Ursache, weshalb die Behörde damit belästigt werden sollte, Anton Antonowitsch.« »Sie wollen mir vielleicht etwas über das gestrige Vorkommnis sagen, Anton Antonowitsch?« Nein, um das gestrige Vorkommnis handelt es sich nicht. Aber es ist sonst noch dies und das bei Ihnen nicht in Ordnung. Was ist denn bei mir nicht in Ordnung, Anton Antonowitsch? Mir scheint, Anton Antonowitsch, dass bei mir alles in Ordnung ist. Aber warum wollten Sie denn schlaue Pfiffe und Kniffe zur Anwendung bringen? Unterbrach Anton Antonowitsch scharf den ganz bestürzten Herrn Galjatkin. Dieser fuhr zusammen und wurde bleich wie Leinewand. Freilich, Anton Antonowitsch, sagte er mit kaum vernehmbarer Stimme, wenn man die Stimme der Verleumdung beachtet und auf unsere Feinde hört, ohne eine Rechtfertigung von der anderen Seite anzunehmen, dann muss unser einer leiden, Anton Antonowitsch, schuldlos und ohne etwas begangen zu haben, leiden. Und Ihr unwürdiges Benehmen, durch das Sie dem Rufe eines anständigen Mädchens, der Tochter jener wohlbekannten, humanen, hochgeachteten Familie geschadet haben. Einer Familie, die Ihnen so viel Gutes erwiesen hatte. Was meinen Sie denn für ein Benehmen, Anton Antonowitsch? Und da ist dann noch ein anderes Mädchen, das zwar arm, aber von ehrenhafter ausländischer Herkunft ist. An Ihr löbliches Verhalten diesen Mädchen gegenüber erinnern Sie sich wohl auch nicht? Gestatten Sie, Anton Antonowitsch, haben Sie die Güte, mich anzuhören, Anton Antonowitsch. Und Ihr treuloses Benehmen einer anderen Person gegenüber, die Sie verleumdet und eines Vergehens bezichtigt haben, das Sie sich selbst haben zu Schulden kommen lassen. Nun, wie nennt man das? Anton Antonowitsch, ich habe ihn nicht aus dem Hause getrieben, erwiderte unser Held zitternd. Und ich habe auch Petruschka, meinen Diener, keine derartige Instruktion gegeben. Er hat von meinem Tische gegessen, Anton Antonowitsch, er hat meine Gastfreundschaft genossen, fügte unser Held ausdrucksvoll und mit tiefem Gefühl hinzu, so dass sein Kinn ein wenig zu hüpfen begann und ihm die Tränen wieder in die Augen kamen. Das reden Sie nur so hin, Jakob Petrowitsch, dass er von Ihrem Tische gegessen habe, antwortete Anton Antonowitsch, den Mund zum Lächeln verziehend, und seinem Tone war eine gewisse Verschmitztheit anzuhören, so dass es Herrn Goljatkin war, als würde ihm ein Stich ins Herz versetzt. Gestatten Sie mir, Sie noch ganz bescheiden zu fragen, Anton Antonowitsch, ist denn all dies seiner Exzellenz bekannt? Aber natürlich, lassen Sie mich aber jetzt in Ruhe, ich habe jetzt für Sie keine Zeit mehr. Noch heute werden Sie alles erfahren, was Sie zu wissen brauchen. Erlauben Sie noch einen Augenblick, um Gottes Willen, Anton Antonowitsch. Sie können es mir ein andermal erzählen. Nein, Anton Antonowitsch, ich bin, sehen Sie, hören Sie nur, Anton Antonowitsch, ich bin durchaus nicht für die Freigeisterei, Anton Antonowitsch, ich lehne die Freigeisterei ab. Ich bin meinerseits völlig bereit und es ist mir sogar der Gedanke gekommen. Schon gut, ich habe das schon einmal gehört. Nein, das haben Sie noch nicht gehört, Anton Antonowitsch. Das ist etwas anderes, Anton Antonowitsch. Das ist etwas Gutes, wirklich etwas Gutes und angenehm zu hören. Es ist mir, wie ich schon gesagt habe, der Gedanke gekommen, Anton Antonowitsch, dass da die göttliche Vorsehung zwei ganz ähnliche Menschen geschaffen und die edeldenkende Behörde im Hinblick auf diese Tat der göttlichen Vorsehung den beiden Zwillingen Obdach gewährt hat. Das ist ein guter Gedanke, Anton Antonowitsch. Sie sehen, dass das ein sehr guter Gedanke ist, Anton Antonowitsch, und dass ich fern von aller Freigeisterei bin. Ich betrachte die edeldenkende Behörde als meinen Vater, jawohl, die edeldenkende Behörde. Und Sie, ein junger Mensch muss ein Amt haben. Unterstützen Sie mich, Anton Antonowitsch, treten Sie für mich ein, Anton Antonowitsch. Ich will weiter nichts, Anton Antonowitsch, um Gottes Willen, nur noch ein Wörtchen, Anton Antonowitsch. Aber Anton Antonowitsch war schon weit von Herrn Goljatkin entfernt. Unser Held wusste nicht, wo er stand, was er hörte, was er tat, was mit ihm geschah und was mit ihm noch geschehen werde. So hatte ihn alles, was er gehört und erlebt hatte, verwirrt und erschüttert. Mit flehenden Blicken suchte er unter der Schar der Beamten nach Anton Antonowitsch, um sich noch weiter vor ihm zu rechtfertigen und ihm etwas sehr Schönes von sich selbst zu sagen, was für ein wohlgesinnter und anständiger Mensch er sei. Indessen begann allmählich ein neues Licht durch Herrn Goljatkins Verwirrung hindurchzudringen, ein neues, schreckliches Licht, dass ihm plötzlich mit einem Schlage eine ganze lange Reihe völlig unbekannter und sogar nicht einmal geahnter Umstände erhellte. In diesem Augenblicke stieß jemand unseren ganz fassungslosen Helden in die Seite. Er blickte sich um. Vor ihm stand Pissarenko. »Ein Brief, euer Wohlgeboren.« »Ah, du bist schon da gewesen, mein Lieber.« »Nein, dieser ist schon heute Morgen um 10 hergebracht. Der Kanzleidiener Sergei Michejew hat ihn von der Wohnung des Gouvernementssekretärs Wachameyev hergebracht.« »Schön, mein Freund, schön. Ich danke dir, mein Lieber.« Nachdem Herr Goljatkin dies gesagt hatte, steckte er den Brief in die Seitentasche seines Uniformrocks und knöpfte diesen bis oben hinauf zu. Dann blickte er um sich und bemerkte zu seinem Erstaunen, dass er sich schon im Hausflur des Amtsgebäudes befand, mitten in einem Schwarm von Beamten, die sich zum Ausgang drängten, da die Bürostunden zu Ende waren. Herr Goljatkin hatte diesen letzteren Umstand bisher nicht bemerkt. Ja, er hatte nicht einmal bemerkt und erinnerte sich nicht, auf welche Weise er sich auf einmal in Mantel und Überschuhen befand und seinen Hut in der Hand hielt. Alle Beamten standen regungslos und in respektvoller Erwartung. Die Sache war die, dass seine Exzellenz am Fuße der Treppe stehen geblieben war, auf seinen Wagen wartete, der sich aus irgendwelcher Ursache verspätete und ein sehr interessantes Gespräch mit zwei Räten und mit Andrei Filippowitsch führte. Ein wenig entfernt von den beiden Räten und Andrei Filippowitsch stand Anton Antonowitsch Sjedotschkin und einige andere Beamten, die sehr beflissen lächelten, da sie sahen, dass seine Exzellenz zu scherzen und zu lachen beliebte. Diejenigen Beamten, die sich am oberen Ende der Treppe zusammendrängten, lächelten ebenfalls und warteten darauf, dass seine Exzellenz von neuem lachen werde. Nur der dickbäuchige Portier Fedosjewitsch lächelte nicht, er hatte den Türgriff gefasst, stand hoch aufgerichtet da und wartete ungeduldig auf seine tägliche Portion Vergnügen, die darin bestand, dass er auf einmal mit einem einzigen Schwunge des Arms den einen Türflügel weit zurückschlug und dann zu einem Bogen zusammengekrümmt respektvoll seine Exzellenz an sich vorbeipassieren ließ. Aber die größte Freude und das größte Vergnügen von allen schien Herrn Goljatkins unwürdiger und unedler Feind zu empfinden. Er vergaß in diesem Augenblicke sogar alle Beamten und unterließ es nach seiner nichtswürdigen Gewohnheit, geschäftig unter ihnen umherzutrippeln und die Gelegenheit benutzend, sich bei diesem und jenem beliebt zu machen. Er war ganz Auge und Ohr, krümmte sich in einer eigentümlichen Weise zusammen, wahrscheinlich um besser zu hören, und verwandte kein Auge von seiner Exzellenz. Nur bisweilen bewegten sich seine Hände, seine Füße und sein Kopf in leisen, kaum bemerkbaren Zuckungen, die die innerliche verborgene Aufregung seiner Seele verrieten. »Er ist ordentlich wie berauscht«, dachte unser Held, »er sieht aus wie ein Günstling, der Schurke. Ich möchte nur wissen, wodurch er eigentlich so viele hochgestellte Personen für sich einnimmt. Er besitzt weder Verstand noch Charakter, noch Bildung, noch Gefühl. Er hat eben Glück, der Racker. Herr du, mein Gott, wenn man das so bedenkt, wie schnell kann ein Mensch vorwärts kommen und sich mit allen Leuten befreunden? Und er wird vorwärts kommen, dieser Mensch. Ich möchte darauf schwören, dass er es weit bringen wird, der Racker, dass er viel erreichen wird. Er hat Glück, der Racker. Auch das möchte ich gern wissen, was er Ihnen allen eigentlich zuzuflüstern pflegt. Was hat er nur mit all diesem Volke für Geheimnisse? Und von was für geheimen Dingen reden Sie miteinander? Herr, du mein Gott, ich sollte auch so, und mit Ihnen auch ein bisschen, so und so, ich sollte ihn vielleicht bitten, so und so, und ich werde es nicht wieder tun. Ich trage die Schuld, und ein junger Mensch muss in unserer Zeit ein Amt haben, Exzellenz. Über meine unklare Lage rege ich mich durchaus nicht auf. So müsste ich reden. Irgendwie dort Einspruch erheben, das werde ich auch nicht tun. Alles werde ich mit Geduld und Demut ertragen. So müsste ich es machen. Soll ich so vorgehen? Ja, übrigens kommt man mit Worten dem Racker nicht bei und kriegt ihn nicht unter. Vernunft kann man ihm in seinen leichtfertigen Kopf nicht hineinhämmern. aber ich will es versuchen. Wenn ich eine günstige Stunde abpassen kann, will ich es versuchen.« In seiner Unruhe, seiner Angst und Verwirrung fühlte unser Held, dass es so nicht bleiben könne, dass der entscheidende Augenblick herannahe, dass er sich mit irgendjemand aussprechen müsse. Und so begann er denn, sich allmählich nach der Stelle hinzubewegen, wo sein unwürdiger, rätselhafter Freund stand. Aber gerade in diesem Augenblicke fuhr die lang erwartete Equipage seiner Exzellenz am Portal vor. Fettes Jetsch riss die Tür auf und ließ, sich bogenförmig zusammenkrümmend, seine Exzellenz an sich vorbei. Alle Wartenden strömten mit einem Male zum Ausgang hin und drängten für einen Augenblick Herrn Goljatkin den Älteren von Herrn Goljatkin den Jüngeren ab. »Du entgehst mir nicht«, sagte unser Held sich durch die Menge schiebend und den Betreffenden nicht aus den Augen lassend. Endlich zerstreute sich die Menge. Unser Held fühlte sich wieder im Freien und machte sich schleunigst an die Verfolgung seines Feindes. Ende von Kapitel 10, Teil 2.